Kundgabe 6355. Empfangen durch Bertha Dudde am 14.09.1955. Zweck der Not. Bindung mit Gott. In welcher Not ihr Menschen euch auch befindet, immer bin ich zur Hilfe bereit, so ihr diese von mir erfleht. Ich verschließe mein Ohr nicht einem Ruf, der aus gläubigem Herzen zu mir emporgesandt wird, und ich nehme mich auch aller derer an, die sich mir anempfehlen. Aber es hat jede Not auch einen Zweck, die Menschen zu mir hinzutreiben, die sich mir noch fernhalten, die noch keine enge Bindung mit mir gefunden haben, die im Welttrubel meiner vergaßen, wenngleich sie mich nicht ganz ablehnen. Nach ihnen werfe ich auch meine Netze aus, und dann muß die Not es zu Wege bringen, dass sie zu mir hindrängen, und ich werde sie nicht untergehen lassen, ich werde ihnen helfen. Alle Sorgen können die Menschen auf mich abwälzen, mit allen Sorgen und Nöten können sie zu mir kommen, zutraulich mir alles vortragen und mich bitten, alles für sie zu regeln, und wunderbar wird ihnen geholfen werden. Doch wie wenige glauben dies und vertrauen sich mir vollgläubig an. Und mein Arm kann dort nicht rettend eingreifen, wo die Not ihren Zweck noch nicht erfüllt hat. Und ich muss zusehen, wie schwer die Menschen an ihrem Kreuz tragen, und kann mich immer nur ihnen als Kreuzträger anbieten, aber nicht ihnen die Last abnehmen, wider ihren Willen. Ansonsten sie völlig zwecklos gewesen ist und die Menschen in gleicher geistiger Not verbleiben, auch wenn sie ihrer irdischen Not ledig geworden sind. Glaubet doch meinen Worten, dass ich nur auf euren Ruf warte, dass mir alles möglich ist und dass ich euch liebe. Und so ihr dies glaubet, nehmet in jeder Not des Leibes oder der Seele Zuflucht zu mir, der allein sie beheben kann und auch will, weil ich euch liebe. Begrabet jeden Zweifel, denn er ist nur hinderlich, dass meine Liebe an euch wirksam werden kann. Glaubet, und ihr erreichet alles von mir, aber haltet dann auch die Verbindung mit mir aufrecht, denn dies allein ist Zweck jeder Not, dass ihr zu mir findet und bei mir bleiben wollet, dass ihr den Weg nehmet zum Vater und nimmer von ihm geht. Denn um eurer geistigen Not willen kommt die irdische Not über euch. Und die geistige Not besteht in der Entfernung von mir, im toten Glauben. Ansonsten ihr zu dem einen gehen würdet, der allein euch helfen kann und helfen will. Lasset den Glauben in euch lebendig werden und zweifelt nicht einen Augenblick an meiner Liebe und meiner Macht. Und ihr werdet hindurchgeführt durch jede Not. Ich selbst werde euch davon befreien. Amen.